Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 29. Dezember 1800. Der Schluss des Jahrhunderts hat wieder eine Pause in unserem Briefwechsel gemacht. Nach deinem letzten Briefe könntest du wohl mit den Anstalten zu den Feierlichkeiten beschäftigt sein, wovon du mir schreibst, aber hier sagt man, der Herzog von Weimar wolle diese fröhlichen Feste wegen des jetzigen Kriegs nicht erlauben. Lass mich nur das von deinen und Goethens Ideen genießen, was sich durch Worte mitteilen lässt, und schicke mir die Gedichte, die etwa schon fertig waren. Hier hört man noch nichts von den Feierlichkeiten zu diesem Behuf. Vielleicht werden ein paar Kanonen gelöst. Dresden ist überhaupt kein Himmelsstrich für poetische Blumen. Meine ökonomischen Umstände verbessern sich zu Anfang des neuen Jahrhunderts. Biedermann, dessen du dich vielleicht noch erinnerst, erhält das Direktorium eines Departements des geheimen Finanzkollegii. Ein geheimer Referendar wird Kabinettssekretär an seiner Stelle, und ich komme dadurch zum Genuss der Sporteln, die mit der letzten Referendarstelle nicht verbunden sind und die jährlich beinahe 500 Taler betragen. Die meinigen sind alle gesund, und das häusliche Fest am Weihnachtsvorabend, das ich sehr liebe, ist ungestört gefeiert worden. Ich habe vor kurzem erst Tiecks Genoveva gelesen und viel echtes poetisches Talent darin gefunden. An Fantasie und Innigkeit des Gefühls fehlt es Tiecken gewiss nicht. Auch hat er schon ziemliche Gewandtheit in Sprache und Versifikation. Seinen Geschmack halte ich noch nicht für ausgebildet, aber unter den jetzt angehenden Dichtern weiß ich keinen, der sich mit ihm messen könnte. Er wird auf Ostern hierher kommen und eine Zeit lang hier leben. Ich wünschte, seine Bekanntschaft zu machen, und wenn er Zutrauen zu mir fasste, könnte ich ihm vielleicht auch sonst nützlich sein. Was sagst du zu Wielands Aristipp? Die gewohnte Weitschweifigkeit abgerechnet, sind manche Sachen darin, die man mit Vergnügen liest. Der Ton ist auch besser in dem Kostüm gehalten als beim Agathon und hat zuweilen eine Lebhaftigkeit, die man in Wielands späteren Jahren nicht erwartet hätte. Fichte hat ein abenteuerliches Produkt herausgegeben, den geschlossenen Handelsstaat. Mir hat besonders Spaß gemacht, dass ihm beim Verbot aller Einfuhren der Wein doch noch zu rechter Zeit eingefallen ist, den er sich nicht aus der Mark Brandenburg verschreiben mag. Um sich zu helfen, weiß er keinen Ausweg, als den Staat zum Weinlieferanten zu machen. Übrigens wäre es Zeit, dass man diesen philosophischen Attila einmal in seinem Lande bekriegte, damit er uns nicht alle unsere Felder und Gärten nacheinander verheert. Aber in seinem Lande sind nichts als öde Wüsten, wo kein Halm wächst. Indessen wird diese politische Ketzerei wenig schaden. Solche Einschränkungen, als er vorschlägt, könnten nur allenfalls unter Robespierres Schreckenssystem gewagt werden. Herzliche Grüße von uns allen an dich und dein Weibchen. Tritt fröhlich und heiter in das neue Jahrhundert. Dein Körner.